sollen dich heute Nacht umkosen, denn sie sagen dir, ich lieb nur dich, kleine Frau. Tausend Sterne, sie leuchten aus weiter Ferne und bringen dir meine Grüße, du kleine Frau. Oft hab ich gewartet, doch du kamst nie zu mir. Wann wirst du mich erhören, gerne ich bei dir. Rote Rosen sollen dich heute Nacht umkosen, sie sagen dir, ich lieb dich hören, gern dir